Wir wiederholen. Leider hat Julius Evola den großen Gefallen nicht begriffen, den Jung dem arischen Menschen mit seiner Auffassung der beiden unbewussten Kollektive gemacht hat. Das wertvollste Werkzeug, das er dem esoterischen Hitlerismus übergeben hatte. Außerdem hat Evola den esoterischen Hitlerismus nicht verstanden. Möglich, dass er dem Avatar in Raum und Zeit viel zu nahe war. Die Energie, die von dem durch ihn verursachten Wirbel war, so groß, dass nur die Verehrung oder seine Zurückweisung in Frage kam, niemals die Gleichgültigkeit. Bescheidenheit und die freiwillige Lossagung vom Ich sind erforderlich, um ein bedingungsloser Anhänger des Führerprinzips sein zu können, eine grundlegende arische Auffassung, die nur aus tiefstem Inneren des Gedächtnisses des Blutes hervortreten kann. Evola endete damit sich zurückziehend in den Abstand des integralen Traditionalismus und einer Aristokratie der Klasse mehr noch als der Rasse. Dagegen haben die Juden, wie es logisch war, sofort die Gefahr begriffen, die die jungsche Auffassung mit sich brachte. Da sie sich Jung nicht entledigen konnten, setzten sie ihn auf den Index im Einvernehmen mit seinen Familienangehörigen und Schülern und haben aus seinem Werk die Theorie der beiden unbewussten Kollektive verschwinden lassen, so dass man diese darin nicht mehr finden kann. Was die Erwähnung in dem Buch des Professors McGuire, Young Speaking, betrifft, in welchem die Unterredungen wiedergegeben sind, in denen er sich auf Hitler bezieht, so ist dieses Werk von den Verlegern Jungs in London nicht veröffentlicht worden. In jenem Buch wird meinen Gesprächen mit dem Schweizer Professor breiten Raum gegeben. Ebenso wie Toynbee seine Erklärung für das Entstehen der geschichtlichen Zivilisation in den jungschen Auffassungen der Archetypen gefunden hatte, könnten diese auch dazu dienen, in das Mysterium des Verfalls und dem Verlust von Paradesha, des polaren Hyperboreas, des goldenen Zeitalters und der arischen Götterdämmerung einzudringen. Wir müssen jedoch besser auf eine platonische Vision zurückgreifen, die Weininger erinnerte, als er sich auf das Judentum bezog. Die vollkommene Welt der Ursprünge entspricht und wird dem Ausdruck eines Gottes des Lichtes der schwarzen Sonne an einem bestimmten Punkt des Universums gleicherweise und allgegenwärtig entsprechen. Möglicherweise der Götter des grünen Strahls, denn selbst die Menschen waren Götter. Die hyperboreische Rasse, hinabgestiegen oder herabgefallen von jenseits der Gestirne mittels eines Sternes, die ältesten Überlieferungen, Sagen und Mythen erzählen von einem Kampf, der sich außerhalb dieser Welt ereignet hat. Nicolas Berdariev spricht von einem Vorspiel zur irdischen Geschichte. Und sogar vom Gral erzählt man uns, er sei ein Stein aus der Krone Luzifers, herausgefallen und zersprungen während eines Kampfes mit den Sternen. Siehe Otto Rahn. Luzifer sei also einer jener Götter des Lichtes der schwarzen Sonne gewesen. Sein Name bedeutet schöneres Licht, genauer gesagt Luzibel, wie die Katharer ihn nannten. Er sei über den Morgenstern Venus, Oyehue, wie die Araukaner diesen Stern nannten, gekommen. Die Fälschung, die man in der Genesis wie auch im Christentum gemacht hat, stellt uns Luzifer als einen dar, der er nicht ist. Hier kann ich auch die Auffassung Evolas von den Titanen nicht gutheißen, in der er Prometheus und Luzifer den Riesen alter Zeiten zuordnet, als die Darsteller einer unheilvollen Rebellion. Es ist die jüdische Auffassung, von den Juden zum Siege verholfen mit ihrer Auslegung des Kampfes von David mit diesem Riesen Goliath, der zweifellos ein amoritischer Arier war, ein edles und vertrauensseliges Wesen. So wie es einen hyperboreischen Archetypus, einen Gott der schwarzen Sonne gibt, so gibt es auch einen des Chaos, einen Herrn der galaktischen Finsternis, der zum Nichts neigt und in den parallelen Welten seinen großen Krieg gegen die Söhne des hyperboreischen Lichtes führt. Hier auf der Erde gelang ihm dies durch seine Anhänger, sich zunächst dessen bedienend, dass man Niederlage und Fall nennt. Die Niederlage der Engel, die sich in die Töchter der Menschen verlieben, des Tiermenschen, des ausgesprochen irdischen Wesens. Das ist die Ursünde, eine rassische Sünde. Das Blut verliert seine Reinheit und hört dadurch auf, der geeignetste Träger zu sein, damit der Archetypus der Menschengötter, der göttlichen Hyperborea, sich primitiv ausdrücken kann. Hier haben wir die Niederlage, den Anfang des Verlustes von Paradesha, von Avalon, von Thule, des polaren Hyperboreas. Die auf die Erde gekommenen Göttlichen, sei es als Besiegte eines Kampfes der Sterne oder als Ansiedler, die Engel, von denen das Buch Enoch und die ganzen alten irischen und nordischen Sagen berichten, die Tuatas von Danann, die Nephilim und der Genesis, die Vanen, die Asen, die Kauravas, die Pandavas des arischen Hinduismus, die den Kindern der Menschen die Kunst der Zivilisation zeigten, nur durch ihr reines Blut konnten sie weiter in Verbindung mit dem hyperboreischen Archetypus ihres Herrn, Königs oder außerkosmischen Führers bleiben und sein Andenken lauter und rein ewig lebendig behalten. Die Vermischung verunreinigt dieses Blut und vernebelt jenes Andenken. Die Kriege, von denen uns die Edda und die Mahabharata erzählen, waren möglicherweise Strafzüge gegen diejenigen, die das göttliche Rassegesetz übertreten hatten. Die Kriege der Vanen gegen die Asen, die Kauravas gegen die Pandavas, die der Sonnenrasse gegen die Mondrasse, der Suryavansa gegen die Chandravansa. Der Herr der Finsternis, der Prinz der Schatten, der Feind des Lichtes, der Vertreter des Chaos hat die Möglichkeit gefunden, den hyperboreischen Kosmos aufzulösen, indem er die Göttlichen zur Vermischung mit den Töchtern der Erde, mit den Tiermenschen verführt. Hier beginnt die Rückbildung des goldenen Zeitalters, der Götterdämmerung, als der Wolf Fenrir selbst Wotan verschlungen hatte, nach dem Verschwinden des zarten Baldur. Es ist die Wolfszeit, das Kali-Yuga, das dunkelste Zeitalter. Und der Archetypus der Schatten und des Chaos wird auch Not haben, gegen eine immer mehr materialisierte Welt zu arbeiten, die sich immer weiter von dem früheren Licht, von seinen Anhängern, ihren Körpern, seinen Robotern und dem Gegenblut mit seinen Chromosomen und mechanisierten Genen entfernt. Hier haben wir den Juden. Und hier haben wir den großen Krieg der Welten, der kein Ende finden wird. In Wahrheit ein Krieg der hyperboreischen Siddhas und Dämonen.